An jedem Morgen steht ein hübsches Mädchen an der Haltestelle von der Trambahn. Und jeden Morgen überleg ich mir, wie ich sie endlich kennenlernen kann. Ich schenkte ihr mein schönstes Lächeln, aber sie studierte unentwegt den Fahrplan. Doch heute hab ich mir ein Herz gefasst und sprach das schöne Mädchen einfach an. Sie an und sprach sodann: Ich klau dir eine Straßenbahn und fahr mit dir spazieren. Unterwegs erzähl ich dir, wie sehr ich dich doch mag. Ich klau dir eine Straßenbahn und wenn das Glück mir lacht, bahnt sich etwas an und die alte Bahn hat den Weg nicht umsonst gemacht. Mit großen Augen und verblüffter Miene hörte sie sich an, was ich ihr sagte. Lachte sie aus ganzem Herzen und versprach am Abend mit mir auszugehen. Und als ich sie nach diesem schönen Abend endlich in die Arme nahm und fragte: Wie kommen wir denn nun nach Hause? Sagte sie, das wäre wirklich kein Problem. Sie sah mich an und sprach so doll: Klau dir eine Straßenbahn und fahr mit dir spazieren. Unterwegs erzähl ich dir, wie sehr ich dich noch mag. Ich klau dir eine Straßenbahn und wenn das Glück mir lacht, bahnt sich etwas an und die alte Bahn hat den Weg nicht umsonst gemacht. Und fahr mit dir spazieren. Unterwegs erzähl ich dir, wie sehr ich dich noch mag. Ich klau dir eine Straßenbahn und wenn das Glück mir lacht, bahnt sich etwas an und die alte Bahn hat den Weg nicht umsonst gemacht. Dann bahnt sich etwas an und die alte Bahn hat den Weg nicht umsonst gemacht.